Hallo und herzlich willkommen zum 12. News-Podcast im Jahr 2014, zugleich auch der letzte News-Podcast in diesem Jahr. Und heute gibt es, wie gewohnt, die geballte Ladung an Detektiv Conan und alles, was sich rund um die Detektiv Conan-Community dreht. Ich bin heute nicht allein da, denn mit dabei ist auch Olli. Hallo Olli. Ja, hallo liebes Team, hallo liebe Hörer, zum letzten Mal in diesem Jahr im News-Podcast. Genau, und dann ist noch mit dabei Kevin, unser Stargast. Wunderschönen guten Abend, liebe Leute. Dann zunächst ein paar allgemeine Ankündigungen. Da hatten wir zunächst einen Themenpodcast veröffentlicht im letzten Monat, der 78. Podcast. Da stellten wir uns der Frage, ist Kir bald tot, und sind genauer auf 5 angeblich vergessene Charaktere eingegangen, die wir näher beleuchtet haben. Das waren Jin, Wodka, Kir, Eske und James Black. Diese 5 Charaktere haben wir uns angeschaut und geguckt, warum diese Charaktere derzeit bei Detective Conan so wenig vertreten sind und warum sie vielleicht aus dem Rampenlicht verdrängt wurden. Ja, wie ich finde, ein super interessanter Conan-Cast geworden. Reinhören lohnt sich schon wieder. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil auch Clemens mal wieder mit dabei war. Ja! Dann noch der Hinweis auf unseren Adventskalender, denn genauso wie ihr vielleicht einen Adventskalender an eurer Wand hängen habt, den ihr hoffentlich schon fleißig geöffnet habt, haben auch wir einen Adventskalender für euch parat, der findet dieses Jahr im Wiki statt. Da seht ihr auf der Hauptseite des Wikis, wenn ihr auf conanwiki.org geht, jeden Tag bis zum 24. Dezember einen neuen Artikel anstelle des Artikel des Monats, der dann im Dezember eben nicht stattfindet, und könnt euch da bisschen durchs Wiki klicken, habt jeden Tag einen neuen Artikel, der dort vorgestellt wird, vielleicht nicht so umfassend ist, dass er als Artikel des Monats geeignet ist. Für einen Adventskalender haben wir uns gedacht, auch mal die kleineren Artikel in den Vordergrund zu stellen und die bisschen ins Rampenlicht zu rücken. Ja, das finde ich auch sehr interessant, weil als ich vor ein paar Tagen auch mal reingeschaut habe ins Wiki, da ist mir dann auch gleich ein Artikel zu dem Papierflieger aufgefallen. Das hat mich erstmal so ein bisschen stutzig gemacht, ne? Ja, ich denke, den Papierfliegerfall kennen wir alle noch mit Subaru Okia, der sich ja mit Shinichi am Telefon eine Art Wettstreit geliefert hat. Bin ich noch richtig im Bilde? Ja, genau, so war das. Ja, irgendwie vom Hochhaus war jemand gefangen und keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja, richtig. Und der hat dann Papierflieger weggeworfen und da standen dann die Codes drauf, die Subaru Okia und Conan zu ihm führen sollten. Ja, genau. Er hat diesen Papierflieger nur für diese beiden Menschen verfasst. Der Rest der Welt, er wusste schon, die blicken es ja mal gar nicht. So wird sie Scosho Aoyama gedacht haben. Ja. Also ich würde einfach schreiben, hallo, Straße, Hausnummer, Stock, Zimmernummer und dann bitte mal rein. Ja, das geht ja nicht, wenn der Täter die findet. Ja, Moment mal, aber wenn er hatte da dutzende Papierflieger runter. Ja, mit Punkten und Strichen drauf. Wie soll der Täter die da alle, wie soll der Täter die denn alle da eliminieren? Das reicht ja, wenn er einen findet, dann bringt er das Opfer um. Naja, dann bringt er es um. Aber bis er einen gefunden hat, hat auch jemand anderer einen gefunden. Ja, und der muss es dann erstmal blicken und schaffen. Naja, das... Straßenhausnummer, Was für ein Scherz. Hat Genta da wieder was aufgeschrieben. Oh, komische Einkaufsliste, ne? Ja, mit Straße. Gut, wir gehen über zum Anime in Deutschland. Da haben wir ein Quotenarchiv und da hat sich Kevin mal umgesehen und die Rekordquote von Detektiv Conan bei RTL 2 rausgesucht, nicht wahr? Ja, gebuddelt und gegraben, dreckig aus dem Loch hervorgetreten und gefunden. Superquoten von Conan bei RTL 2. Das war nämlich 2003 am 26. September mit Episode 123, nämlich Teil 2 von Wo ist Lentaro Shinmei? Ich weiß nicht, ob ihr diese Folge noch ein bisschen kennt. Ja, doch. Ja. Das war die mit dem Schriftsteller, der verschwunden richtig, war. Richtig, ja, Olli weiß natürlich gut Bescheid, genau so ist es. Und diese Folge lockte an diesem verhängnisvollen Tag ab 14.40 Uhr 720.000 Zuschauer vor den Fernseher. Das macht 8,3% Marktanteil ab 3 Jahren, beziehungsweise 8,5% zwischen 14 und 49 Jahren. Also die Zielgruppe, die relevant ist für die Werbegruppe bei RTL 2. Ja, Genau. Heutzutage, ähnliche Quoten habe ich mal geschaut, gibt es mit der Sendung Zu Hause im Glück, unser Einzug in ein neues Leben. Ja, okay. Damit feiert man heutzutage ähnliche Erfolge. Wobei das noch eine Sendung ist, die Niveau hat, sage ich mal. Ehrlich? Für ja. RTL 2 okay. Niveau hat's ja. Niveau, ne? Ja. Also ich habe mal ein bisschen rumgefischt die letzten Tage, beziehungsweise als ich die News geschrieben habe, und diese Sendung kam Episode 123 am nächsten von den Quoten. Wir wissen ja, im April 2002 startete bei RTL 2 die Ausstrahlung von Conan mit Episode 1. Juli 2006 war es dann vorbei, dann gab es ein paar Wiederholungen, später auch bei Viva, dort auch mal umgeschnitten, und jetzt gibt's nichts. Traurig, aber wahr, ja. Die Hoffnung haben wir ja noch nicht aufgegeben. Ach, nicht? Es gibt einen Sender, der Hoffnung birgt. Und wir wissen alle, wer das sein könnte. RTL 3. Ja. Ja, nee, ProSiebenMax natürlich, yeah. So. Was haben wir gut, noch an News? Ja, während Detektiv Conan im deutschen Fernsehen nicht anzutreffen ist, kümmert sich EMA und auch Kase kümmert sich natürlich weiterhin um Detektiv Conan. Jetzt soll es aber um EMA gehen, denn wie wir im letzten Podcast ja schon berichtet hatten, im letzten News-Podcast, kommen im kommenden Jahr 2015 zahlreiche neue Manga-Bände nach Deutschland, und dafür sind jetzt auch schon etliche, wenn nicht sogar alle, Preise bekannt, die von Amazon enthüllt wurden. Nicht wahr, Kevin? Wie teuer wird denn so ein Band sein im nächsten Jahr? Ja, also die Preisspanne liegt zwischen den gewohnten 6,50 €, geht auf bis zu 7,99 €, und ein Sonderband, ja, wie ein normaler Sonderband eben, hat den normalen Preis von 5,99 €. Ganz genau genommen, die Bände 82, 83 und 84 möchten 6,50 € haben. Die FBI Selection schlägt mit 5,99 € zu Buche. Gosho Aoyama Short Stories möchten ebenfalls wie ein normaler Band 6,50 €. Und die ersten Anime-Comics überhaupt, die in Deutschland erscheinen, sind zum 17. Conan-Film Detektiv auf hoher See. Davon gibt es zwei. Und diese kosten jeweils nur 7,99 €. Da wurde ich ja. nämlich stutzig, als ich die 7,99 € ja, sah. Ja, ich auch. Da war mir hört sich an nach Schwarz-Weiß. Ja, oh Gott, das oh Gott. Hört sich sehr stark nach Schwarz-Weiß an, denn... Aber das wäre... dann wäre ich aber wirklich sauer. Weil Comic, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Comics sind, aber das sind so zum Beispiel diese Donald Ducks und so, am besten von Don Rosa gezeichnet, so schön bunt und lebendig und detailverliebt. Das sind Comics. Ja. Und alle, die schon mal den Detektiv Conan Manga gelesen haben und einige Titelseiten, meistens doppelseitige Titelseiten von Kapiteln angesehen haben, die in Japan in Farbe waren und in Deutschland eben nur schwarz-weiß abgedruckt wurden, ja. Der weiß, wie sich die Farben ändern, wenn man statt farbig schwarz-weiß druckt. Und das sieht nicht wirklich schön aus, muss ich sagen. Also es ist anschaubar, aber jetzt nicht... kein Augenschmaus, sage ich mal. Von daher hoffe ich wirklich sehr, dass das Detektiv auf hoher See 1 und 2 in Farbe kommen. Voll in Farbe kommen. Ja, ich hatte ja die Gelegenheit, auf der Frankfurter Buchmesse bei dem Stand von Shogakukan schon einen Blick in diese Comics zu werfen, auf Japanisch. Da gibt es ja ganz viele, ne? Zu jedem ja, Film, glaube ich, immer zwei. Da gibt es ja jeden Film welche. Und ja. Da hatten sie die beiden halt gerade da. Und ich habe nur einen Blick reingeworfen und war sofort begeistert, weil... Conan in Farbe in einem Manga-Band, das ist absolut ungewöhnlich. Und ja, in einem Comic. Das genau will genau. man einfach hier auch haben. Also ja, wobei ich sagen super. Muss, 7,99 €, selbst wenn es nicht diese Farben werden, dann bleibt ja noch die Angst, dass es solche Farben im lustigen Taschenbuchspektrum werden. Und dann würde ich doch ja, lieber Schwarz-Weiß stimmt. nehmen. Ja. Ja. Puh, ich würde lieber die Farben nehmen. Bin ich ja? ehrlich. Also lustige Taschenbuchfarben. Ja, hätte ich nichts gegen. Die sehen teilweise ziemlich grausam aus. Ja, schwarz-weiß sieht noch grausamer aus, wenn es vorher Farbe war. Finde ich. Nun gut. Den Vergleich habe ich zwar nicht, aber... Schwierig. Wir hoffen das Beste und wir zahlen das Wenigste. Scheinbar. Ja, Vielleicht sind die Preise von Amazon ja auch nicht richtig und werden noch nach oben korrigiert. Ja, dann müsst ihr schnell vorbestellen. Am besten über unseren Amazon-Shop. Denn durch die Amazon-Vorbesteller-Preisgarantie profitiert ihr und erhaltet den Artikel in jedem Fall für 7,99 €. Auch wenn der Preis auf 25 € ansteigen würde? Ja. Auch bei Büchern? Ja, ja, einfach mal ja. Das, also bei normalen Artikeln ja. Die Fragen des Todes, ja. Das war's dann auch schon zu den Manga in Deutschland-Bereich. Richtig. Also wie gesagt, im nächsten Jahr zahlreiche Manga-Bände von April bis September. Ohne Pause, Nachschub, ja. Nachschub, neuer Band, neuer Band. Das heißt aber auch natürlich viele, viele neue Conncast-Episoden, die aufgenommen werden wollen, zu Bänden. Genau, also wenn ihr noch irgendwelche Themenvorschläge habt für den Conncast, dann am besten jetzt bald 2016. An uns schreiben, damit wir das noch vor April 2015 veröffentlichen können und sonst ja. Eben nach September 2015, wobei man da ja nicht weiß, was danach noch kommt. Da kann ja auch noch eine ganze Ladung der Conncast kommen. Ja, ein Film wird kommen vielleicht. Der Film hoffentlich und auch vielleicht neue Manga-Bände noch. Damit ist ja zu rechnen. Gut, dann weiter zur spoilerfreien Zone. Da wurden erste Informationen und der Kinostart zu Film 19 veröffentlicht, während wir hier in Deutschland ja noch auf Film 18 warten und gerade erst Film 17 bekommen haben, gibt es jetzt in Japan schon Informationen zum nächsten Kinostreifen und da hat auch wieder Kevin ein paar Informationen für uns, nicht wahr? Oh, ja, tatsächlich. Nämlich, wie Philipp schon sagte, wir gerade einen Monat her, dass wir 17 bekommen haben, die Japaner haben im April diesen Jahres 18 bekommen. April nächsten Jahres soll dann auch schon 19 folgen. Dazu gibt es zuerst schon mal einen offiziellen Titel, nämlich Goka no Himawari. Das soll bedeuten, die Sonnenblumen des Höllenfeuers. Holy moly, das klingt ja schon ziemlich nach Abenteuer. Und Spektakel vor allem. Ja, nach Spektakel. Allerdings muss ich sagen, ja, im weiteren Verlauf hat sich bei mir die Abenteuerlust ziemlich schnell wieder nach unten befördert. Charaktere, die dabei sind, Konnen, Kokoro, Ran, Sonoko, Kaito, Kito, Genta, Mitsuhiko, Ayumi und Jirokichi, Suzuki. Zur Handlung des Filmes kann man sagen, ja, Kaito Kid möchte ein bisschen klauen. Und diesmal klaut er ein Bild, was für mich noch nicht ganz einleuchtet. Denn normalerweise möchte er ja immer irgendwelche Rubine oder ja, sowas haben. Aber er hat ja auch in der Serie schon mal 4 Kunstwerke stehlen wollen, wenn du dich erinnerst. Ah. Tatsächlich. Ja. Er will ja einfach sammeln. Irgendwie versteht ja. Keiner, aber ja. Lass ihn machen. Ja. Früher hat er noch für seinen Vater gehandelt, jetzt nur noch für Reichtum, Macht und Ruhm. Ja. Alles klar. und jedenfalls möchte er jetzt ein Bild klauen. Dieses ist das berühmte Bild Gemälde Sonnenblumen von Vincent van Gogh. Und ja, scheinbar scheint er neben normalen Sachschäden nun auch möglichen Schäden an Menschen in Kauf nehmen zu wollen. Was es damit genau auf sich hat, weiß man zwar noch nicht, hört sich aber ziemlich brutal an. Also für mich klingt das alles so wie eine schlechte Nachmache des einen Falls mit den 4 Gemälden, wie ich schon sagte, wo Kaito Kid ja auch verdächtigt wurde, eine Person umgebracht zu haben, wenn ich das richtig erinnere. Das war doch genau der Fall, ne? Ja, da hieß es dann ja noch, kam ja noch das Zitat von Nakamori, Kaito Kid mag vieles rauben, Menschenleben aber gewiss nicht. Ja. Und die Titelkombination ist auch sehr ungewöhnlich, wie ich finde. Also ja. Die Sonnenblumen ist erstmal was Positives und dann des Höllenfeuers. Das klingt so gegensätzlich, wie es sich gegensätzlich sein könnte. Wenn man es auf Japanisch liest, Goka no Himawari, klingt auch ganz nett. Da fällt einem nichts auf, ne? Aber die Sonnenblumen des Höllenfeuers. Was auch immer das Höllenfeuer sein soll. Vielleicht stirbt ja jemand und kommt in die Hölle und das sehen wir dann, aber das glaube ich eher nicht. Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Sonnenblume. Ja, naja. So viel dazu. ja. Was es noch zu sagen gibt, wenn ihr diesen Conncast hört, gibt es vielleicht schon einen ersten offiziellen Trailer. Dann, also falls ja, solltet ihr ihn jetzt mal ansehen, nach dem Conncast bitte. Ansonsten gibt es zu sagen, wie gesagt, im April ist offizieller japanischer Kinostart am 18. April. Genau, wie gewohnt in der Golden Week, wenn ich das richtig erinnere. Müsste so sein, ja. Ja, weitere Informationen zu dem Kinofilm wird es dann natürlich auch im nächsten News-Podcast geben. Der kommt dann wie gewohnt erst im Februar, denn im Januar produzieren wir keinen News-Podcast, da sich das sehr stark mit den Feiertagen überschneidet und wir auch ein bisschen Freizeit haben wollen, egoistisch sind wir. Richtig, wir sind egoistisch. Und den nächsten News-Podcast gibt es dann am ersten Sonntag im Februar 2015. Dann feiern wir gemeinsam das neue Jahr und sind gespannt, was sich bis dahin alles ereignet hat bezüglich des Kinofilms und den weiteren Gegebenheiten bei Detektiv Conan. Genau, aber bitte trotzdem auf conannews.org vorbeischauen, denn wir schreiben natürlich trotzdem weiter. Ja, ihr könnt dort natürlich auch gerne nochmal die alten Conan-Casts anhören, das sind ja auch etliche, ihr Zeit habt. Wenn ihr unsere Stimmen in der Zeit vermissen solltet. Genau, die Möglichkeit habt ihr immer. Gut, da haben wir noch ein neues Opening, das wir gerne hier schon besprechen wollen, statt im Spoiler-Bereich. Ich hoffe, das tut niemandem weh, sonst am besten kurz die Ohren zu halten. Genau. Es geht um... Und ich meine, ich bin dabei, ja? Also, so schlimm kann es nicht sein, liebe Leute. Es geht um Dynamite, das Opening 39 von Mai Kuraki, wie jeder Detective Conan-Fan allein schon an der Melodie erkannt haben dürfte. Ich wusste es vorher nicht, hab's gesehen und mir ist sofort ein Licht aufgegangen, wer das gesungen haben muss. Ja, was sagt ihr denn zu der Umsetzung des neuen Openings, musikalisch und animationstechnisch? Ja, also ich muss persönlich sagen, ja, Dynamite, ja, aber so richtig das Dynamit hat bei mir in meinen Ohren nicht knallen wollen. Ich muss sagen, das hört sich für mich ein bisschen an wie so ein Dubstep-Quatsch. In der japanischen Disco, super, würde ich tanzen, also auch wenn ich nicht tanzen kann, würde ich tanzen, aber für ein Conan-Opening, das möchte in, ja, meinen Ohren und Augen so gar nicht passen. Die Animationen, naja, also ich fand sie jetzt okay, konnte aber keine Stelle finden, wo ich sage, oh, das war aber schön. Oder zum Beispiel, oh, bemerkenswert, gute Arbeit, hübsch gemacht. Es war einfach alles für mich Durchschnitt und das Lied war für mich unterer Mai-Kuraki-Durchschnitt. Ende, tut mir leid. Ja, also die Animation fand ich auch durchschnittlich. Von den Openings und Endings darf man ja nicht mehr so viel erwarten wie früher. Das ist ja mehr ein kleiner Abklatsch von Altbekanntem und bisschen was Neues, was nicht allzu aufwendig ist. Von daher würde ich hier die durchschnittliche Punktzahl vergeben. 3 von 5 Dynamitstangen und musikalisch muss ich mich Kevin leider anschließen. Das war in meinem Ohr mehr eine Explosion als alles andere. Und da würde ich dann wirklich, aber ich muss ein von fünf Bomben vergeben. Also mehr ist da wirklich nicht drin. Also ich finde es grauenvoll. Passt nicht zu einer Krimiserie. Ja, nächstes Mal bitte was anderes. Ich hoffe sehr. Also ich 2 von 5, damit es alle wissen. Also insgesamt gebe ich auch 2 von 5 für Animation und Opening, aber wollte das gerne unterteilen. Okay, vielleicht kann ja Olli nochmal alles rausreißen. Ja, jetzt kommt's. Also 5 von 5. Jetzt kommt die Dynamite. Ja. Ja, nee, also ich muss sagen, ich gehe so ein bisschen gespalten an das Opening heran, was die Animation betrifft. Also es gab die einige Elemente, so zum Beispiel das am Anfang so mit den Charakteren und mit den Türen, das war ja mal was Neues, fand ich okay, also das fand ich ganz gut, aber dann so im weiteren Verlauf, wo dann plötzlich so große Explosion und so ein komischer runder Leuchtkäfig oder was das sein sollte, der Randa beschützt hat vor irgendeiner Explosion oder so, also das fand ich dann wiederum schon so total übertrieben und ja, deshalb bin ich von den Animationen her auch nicht so begeistert und wie gesagt, gab Positives und Negatives in meinen Augen und da lande ich dann im Endeffekt bei einer normalen Standardbewertung von 3 von 5 Türen und die Musik empfand ich jetzt so beim ersten Hinhören ist es ja meist so, dass man sich so seine Gedanken macht und denkt, naja, wie es dann, bei mir ist es dann zumindest so, wenn ich das dann öfter höre, dann wird es vielleicht noch ein bisschen besser, aber so vom ersten Eindruck her fand ich auch die Musik nicht besonders ansprechend und bin da durchaus Besseres von Mai Kuraki gewohnt. Und ich habe das Ganze dann von der Musik ja auch nochmal mit dem aktuellen Ending verglichen, was ja auch von Mai Kuraki ist. Und da hat mir die Musik dann doch wesentlich besser gefallen als im Opening. Und von daher ist es also nicht unbedingt das beste Opening, was die Anime-Produzenten da wieder zusammengeschustert haben. Und auch Mai Kuraki kann leider diesmal nicht so punkten wie sonst. Und deshalb lande ich dann im Endeffekt, ja, so, sagen wir mal, so bei 2,5 von 2,731, ne? Ja, ja, genau. Gut, das war das Opening 39. Dann haben wir noch ein neues Let's Play, das Marcel bei uns veröffentlicht hat. Conan in der Mädchenschule geht weiter. Da kam jetzt der 12. Teil, die Familie Katsuragi. Und dazu weiß Olli Näheres, nicht wahr? Ja, so sieht es aus. Immer wenn ein neues Let's Play ansteht, dann wird das natürlich fleißig geguckt. Und ich hoffe natürlich nicht nur von mir, sondern auch von euch. Und so geht es in dem neuen Teil halt weiter. Wir, ja, bekommen jetzt sozusagen die Leiche zu Gesicht. Und dann wird halt kommt der Vater sozusagen noch mit dazu. Und wir wissen ja aus den vorherigen Teilen, dass halt die tote Schwester die, ja, sozusagen die liebe Tochter des Vaters war und die noch am Leben gelassene, die im Internat lebt, sie wurde halt nicht von ihrem Vater sozusagen, ja, geliebt will ich jetzt nicht so sagen, das klingt so böse, aber sie wurde auf jeden Fall nicht bevorzugt und deshalb entbrennt auch gleich so ein kleiner Familienstreit, wobei der Vater dann sogar letztendlich die eigene Tochter beschuldigt, dass er dass sie ihre Schwester umgebracht hat. Und ja, das ist dann natürlich schon so ein bisschen dramatisch. Und nachdem wir dann den Tatort verlassen haben, begeben wir uns dann halt auch gleich noch zur Schwester und befragen sie dann noch ein bisschen. Und anschließend widmet sich Marcel dann auch noch der Entschlüsselung des Farbbandcodes. Und was da dann drauf zu sehen ist, oder ob er es vielleicht gar nicht hinbekommt, das würde ich sagen, seht ihr euch dann im neuesten Teil selber nochmal an. Ja, genau. Das ist immer das Allerbeste. Ja, vielleicht ein guter Moment, um auch hier mal Marcel ganz liebe Grüße zukommen zu lassen. Wir hoffen, dass wir dich bald mal wieder in einem Conancast hören und mit dir reden können. Oder? Ja, klar, selbstverständlich. Auf jeden Fall. Ja. Es ist schon so ein bisschen einsam ohne die gewohnte Besetzung. Ja, hoffen wir sehr, dass es bald mal wieder eine Änderung hier im Team gibt. Ja, bitte. Und wenn ihr Interesse habt, am Conancast mal teilzunehmen, dann einfach eine kurze Mail schreiben an ps@deltiefconan-wiki.com oder unser Formular auf conannews.org nutzen. Einfach anschreiben und genau. Wir kriegen das schon oben geregelt. Oben auf Kontakt und dann findet ihr zu uns. Genau. Schön. Gut, Kevin, dann muss ich mich jetzt leider von dir verabschieden. Du darfst natürlich gerne dabei bleiben, aber ich schätze, es wird jetzt gespoilert. Oh, gespoilert wird hier. Nee, danke ich. Okay, dann danke für die Teilnahme. Ja, sehr gerne. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Huhu. Dann machen wir, wie gesagt, weiter mit dem Anime in Japan. Da gab es 4 neue Episoden, die sich allesamt Olli angeschaut hat. Demnach lasse ich ihm jetzt gerne den Vortritt und lausche gespannt seinem Vortrag, was es denn für Episoden gab und wie ihm sie gefallen haben. Begonnen mit den Episoden 757 und 758, der Komödiant, der sich selbst anzeigte. Ja, da geht es, wie gesagt, um diesen Komödianten, der Dodonpa heißt und der geht zur Polizei und zeigt sich selbst an, er gesteht, er hat seinen Agenturchef umgebracht. Und ja, das ist natürlich mal was Ungewöhnliches, dass sich der Zeta zu Beginn gleich stellt und auch Conan und Megure haben da so ihre Zweifel dran, nachdem sie den Tatort untersuchen und auch Zeugen befragen, also das übliche Ermittlungsgeplänkel, sage ich mal. Und dabei stellt sich dann heraus, dass dieser Komödiant nicht der Täter sein kann, da es einfach zu viele Ungereimtheiten gibt, mit der Tatwaffe auch. Und auch eine Zeugin bestätigt, dass der Komödiant zur Tatzeit, als das Opfer gestorben ist, sich bei ihr in der Wohnung aufhielt. Und da ist sie sich absolut sicher und Ja, deshalb hat er ein wasserdichtes Alibi, kann man sagen, und wird daher von der Polizei auch wieder freigelassen, weil er war es ja nicht. Daraufhin wird er halt von den Medien stark umringt und ja, dann als Conan halt diese Aufmerksamkeit, die der Comedian dann plötzlich durch diese ganzen Medien und durch die Geschichte bekommt, wundert sich Conan dann plötzlich doch, ob das Ganze nicht vielleicht doch irgendwie fingiert wurde, dass er durch das alles nur so inszeniert hat, damit er jetzt, wie er jetzt von den Medien gerade umgeben ist und halt so seine Beliebtheit steigern kann, also ein mögliches Motiv sozusagen für die ganze Geschichte. Und ja, deshalb beginnt Conan sozusagen nochmal zu ermitteln und ob jetzt an der ganzen Geschichte was dran ist, ob der Komödiant jetzt eventuell doch der Täter ist oder ob sich Conan vielleicht diesmal irrt und wie das Ganze alles zusammenhängt, erzähle ich dann dies an dieser Stelle nicht. Das kann sich, wer mag, gerne selber angucken. Und zwar in den Episoden 757 und 758. Ja, ich persönlich fand die Episoden jetzt nicht unbedingt herausragend. Also sie zählen nicht zu den besseren Filler-Episoden. Das ist auch dazu zu sagen. Es handelt sich um Filler-Episoden, also die gehören nicht zum Manga. Und ja, ich fand es halt, es war mal eine andere Idee sozusagen. Erstmal sozusagen, den Täter hat man und dann ermitteln und feststellen, er ist unschuldig. Und dann aber doch, ich bin mir nicht ganz sicher, ist er doch unschuldig. Und dann nochmal ermitteln. Also es war, sag ich mal, vielleicht eine originelle Idee, aber so im Großen und Ganzen fand ich es sehr verwirrend. So dieses Hin und Her, als ob die Produzenten nicht wissen, oh ja, was machen wir denn jetzt? Und aber lassen ihn doch als Täter. Ah nee, lieber doch nicht. Und auch dann so während der Auflösung, finde ich, das kann man sich diesmal sehr gut alles denken. Und auch wie das Alibi und so inszeniert wurde. Und deswegen vergebe ich eine, sagen wir mal, nicht so besonders gute Bewertung und verteile 2 von 5 Gitarren. Gut, dann machen wir weiter mit den Episoden 759 und 760 kommen dann hier als nächstes. Ein Liebesroman mit überraschendem Ausgang. Auch wieder Teil 1 und Teil 2. Da gebe ich mal wieder ab an Olli. Bitteschön. Ja, dieses Mal sind es 2 Episoden, die auf einem Manga-Fall basieren. Also es geht auch damit endlich ja in der Hauptgeschichte weiter. Also es geht darum, dass sozusagen der letzte Fall ging ja um die rote Frau und jetzt befinden sich Sera, Ran und Sonoko zusammen mit Conan quasi auf dem Nachhauseweg von der Schule und unterhalten sich halt nochmal über diesen Fall, dass der, ja, dass Sonoko halt die rote Frau den Fall ziemlich erschreckend fand und dann, ja, lassen sie den Fall sozusagen nochmal so ein bisschen Revue passieren und in dem Fall haben wir ja auch erfahren, dass Sera ein bisschen von ihrer Familie erzählt hat, von ihrem Bruder. Und damit kommt sozusagen ein weiterer Bruder ins Spiel, denn wir wissen ja, der eine ist gestorben und jetzt kommt aber auch nochmal ein lebender Bruder von Sera dazu. Ein lebender Bruder, ja. Ja, so ist es. Und über den ja. Erzählt sie dann halt auch noch so ein bisschen und dann dass er ihr halt, wie gesagt, schon Jeet Kune Do beigebracht hat. Und dann erzählt sie halt auch noch weiter über ihre Familie, auch über ihre Mutter erfahren wir so ein paar interessante Details, dass sie jetzt zum Beispiel in Amerika lebt. Und ja, auch Conan macht sich dann so seine Gedanken und denkt dann, dass sich ja insgesamt 3 Kinder dann waren. Also Sera, ihr verstorbener Bruder und noch ein dritter Bruder, den wir aber noch nicht kennen. Da fragt man sich natürlich, wer ist das denn jetzt? Dann schlägt Ran und Sonoko schlagen vor, dass sie sich das Hotelzimmer von Sera ansehen können, weil sie das gerne mal sehen wollen, wie Sera denn so in dem Hotel lebt. Und ja, daraufhin gehen halt alle in das Hotel, um sich Seras Zimmer anzusehen. In dem Hotel ist dann auch ein Schriftsteller, der Liebesromane schreibt. Und der hat sich seine 3 Verleger sozusagen eingeladen und weil bei alle 3 auf ein Manuskript von ihm warten, hat er die Idee gehabt, dass ja, weil er das ja nicht alles zeitgleich abliefern kann, dass er, dass diese drei Kandidaten ein Wettessen untereinander in seinem Hotelzimmer veranstalten sollen und wer am meisten essen kann, der kriegt dann als erstes das Manuskript. Dabei besagt er den den Kandidaten, dass sie die Tür gut im Auge behalten sollen, weil ja ständig Lieferanten kommen und wirklich ein Essen nach dem anderen bringen und auch quer durch, also Pizza oder japanisches Essen oder chinesisch, also alles ist mit dabei. Währenddessen nimmt der Schriftsteller im Badezimmer ein Bad und ja, deshalb haben die Kandidaten sozusagen die ganze Zeit die Tür im Blick und ja, sie sind da damit beschäftigt, dieses Essen aufzuessen, weil jeder will natürlich als erstes sein Manuskript haben. Und dann wechselt die Szene auf das Apartment oder das Zimmer von Sera. Und dort fällt Conan natürlich ein Raum auf, den er eigentlich gerne untersuchen möchte. Aber Sera sagt, in dem Bad liegen meine Höschen, deshalb darfst du da nicht rein. Und ja, deshalb bleibt die Tür verschlossen. Und Conan denkt natürlich an dieses mysteriöse Mädchen, was wir ja in dem letzten Episode auf dem Handybild gesehen haben. Ob sich das da eventuell versteckt, das, ja, vielleicht erfahrt ihr es, wenn ihr die Episode seht. Jedenfalls gehen die drei dann nach unten und plötzlich hören sie einen Schrei und in dem Zimmer unter dem Schriftsteller, also eine Etage tiefer, wird die Leiche seiner Assistentin gefunden. Und ja, die Frage ist natürlich, oh, wer hat denn die Assistentin ermordet? Es soll ein Drohbrief beim Verlag gegeben haben, dass wenn sich der Schriftsteller nicht von der Assistentin trennt, dann passiert etwas. Und ja, es ist natürlich klar, wer der Täter ist, nämlich, dass es niemand anders sein kann als dieser Schriftsteller. Der hat allerdings, wie Megure und Takagi, die daraufhin ermitteln, feststellen, ein Alibi, denn es war ihm nicht möglich, sein eigenes Zimmer zu verlassen, weil die Tür wurde ja die ganze Zeit von den Kandidaten, die das Wettessen abgehalten haben, beobachtet und die bestätigen, dass der Herr das Zimmer nicht verlassen hat. Die Möglichkeit, über die Veranda zu klettern, scheidet auch aus, weil das sich im 30. Stock abspielt und das ist natürlich zu riskant. Außerdem wurde auch die Veranda von den drei Kandidaten im Blick gehalten. Also die Frage ist, wie war es dem Schriftsteller möglich, die Frau umzubringen, ohne dass er sein Zimmer verlassen hat? Ja, das ist die zentrale Frage, um die es sich hier dreht. Jo, dann komme ich doch mal glatt zur Bewertung, nachdem ich jetzt so ausführlich über die Episode gesprochen habe. Ich muss sagen, es ist auf jeden Fall eine gute Episode, da es, wie gesagt, nicht nur ein ein Kriminalfall inne hat, sondern auch die Hauptstory geht weiter um das mysteriöse Mädchen Sera, was diesmal sehr mysteriös ist, da wir am Anfang mehr über ihre Familie erfahren und ein dritter Bruder jetzt auftaucht und man weiß nicht, wer das sein könnte. Also ein Bruder ist auf jeden Fall, so denke ich mir, Shuichi Akai, allein vom Aussehen der von Sera und Akai, wenn man das mal vergleicht. Aber wer der dritte Bruder sein könnte, ja, da tappen wir noch völlig im Dunkeln. Und dann gibt es ja auch noch dieses mysteriöse Mädchen, was Sera so ähnelt, was ebenfalls in dieser Episode auftritt. Und ja, da wird wieder so einiges an Fragen in den Raum geworfen. Ja, der Fall an sich, der, ja, der war auch mal recht originell, muss, also es war so, wenn man sagen kann, so das Standard, wir wissen, wer der Täter ist, aber wir wissen nicht, wie er es gemacht hat. Aber ich fand das diesmal auch sehr interessant, halt herauszufinden, wie es denn in dem Fall möglich war, weil eigentlich war es, wie gesagt, nicht möglich, weil er konnte sein Zimmer nicht verlassen. Und da kann man auch selber so ein bisschen mit überlegen, wie er es denn gemacht haben könnte und ob er doch vielleicht ungesehen entkommen konnte. Ja, also von daher, auch sage ich mal, auf jeden Fall eine zwei der besseren Episoden und deshalb würde ich auch ohnehin gerne, 4 von 5 Liebesromane. Wunderbar. Ja, ich find's auch persönlich immer schön, wenn man bei den Fällen miträtseln kann und nicht immer nur schauen muss, sondern auch selber aktiv werden kann. Das sind die besseren Fälle in meinen Augen. Jetzt geht es ja bei, um zu den kommenden Episoden zu kommen. Am 6. und 13. Dezember laufen bzw. liefen die Episoden der neuen Mystery Tour, die Kaga Yakumangoku Mystery Tour. sehr interessanter Name. Ich habe noch keine weiteren Informationen dazu. Wir werden die Episode natürlich schauen und dann im nächsten News-Podcast, wie gesagt, im Februar 2015 besprechen. Danach kommt ja im Dezember nichts mehr, sondern noch eine Wiederholung des Kinofilms, dann eine Wiederholung der Episode 45 in Deutschland mit dem Titel Geschenktes Alibi gelaufen. Und am 26. Dezember, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, kommt dann endlich die Sonderfolge, die zwei Stunden umfassende Sonderfolge, das Verschwinden des Conan Edogawa, das schon seit Beginn des Jahres angekündigt war und eigentlich im Herbst dieses Jahres laufen sollte. Bei den Anime-Produzenten ist der 26. Dezember offensichtlich noch Herbst. Bei mir ist es schon tiefster Winter, aber das ist eine andere Sache. Ja, vielleicht gab es auch dort wieder Synchronisationsschwierigkeiten oder so. Man weiß es nicht. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Episoden. Also soll ja sehr interessant sein. Gut, dann direkt weiter zum Manga in Japan. Da gab es 5 neue Kapitel, 909 bis 913. Da ging es um einen Kamaitachi, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, Kamaitachi. Ja, das ist eine Sagengestalt, wie wir es ja bei Detective Conan schon häufiger hatten, mit dem Kappa, erinnere mich jetzt gerade dran. Und auch sonst gab es ja schon bei zahlreichen Fällen mit Heiji etliche Mysterien zu lösen, die Spinnenkönigin oder wie war das noch? Ja, Spinnenfee. Und ganz, ganz viele andere Sachen. Ja, genau, den Hund hatten wir auch von Baskerville. Ah, stimmt, ja. Sozusagen. Da hatten wir auch einen eigenen Podcast zu gemacht, einen eigenen Themenpodcast, da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Sehr interessant. Und 4 Kapitel zu diesem Kamaitachi-Fall. Magst du aber kurz was zu erzählen, Olli? Ja, so ein bisschen kann ich was dazu erzählen, was ich so erfahren habe darüber. Also es ist, wie du schon sagtest, ein Fall mit Heiji. Der kommt ja auch gerne immer mal wieder. Und es geht dann diesmal, spielt die Szene halt in einem Badehaus. Und Heiji kommt sozusagen mal wieder mit einem Fall nach Tokio, indem er halt das Bild von diesem Kamaitachi dabei hat und halt von dieser Sagengestalt erzählt, die wohl über Wasser gehen kann und ja, allen möglichen anderen mysteriösen Sachen halt so mit sich bringt, und das wollen sie halt genauer untersuchen, und deshalb fahren halt ran Kazuha, Heiji, Conan und Kogoro zu diesem Badehaus. Dort lernen sie dann halt einige der Gäste kennen. Die Inhaberin lernen sie kennen und auch einen älteren Mann, der ja eine etwas skurrile Idee hat, wie dieses Badehaus mehr Gäste und somit mehr Geld bringen kann. Und es gibt diesen Trend übrigens wirklich, weil ich daraufhin gleich mal nachgeschaut habe, ob es das wirklich gibt oder ob man sich das ausgedacht hat. Jedenfalls geht es dann weiter, dass sozusagen auch ein kleiner Junge ist mit von der Partie, der halt auch behauptet, diesen Kamaitachi dort gesehen zu haben, wie er über das Wasser geht, und alles ist recht mysteriös. Und dann kommt es halt am Ende des zweiten Kapitels zu einem Mordfall, in dem halt der alte Mann, nenne ich ihn mal, ja, er ist ja auch schon etwas älter, der wurde dann halt mit einer Sense erstochen, aufgefunden, und ja, es ist halt die Frage, weil auch dieser Kamaitachi eine Sense hat, wird darauf spekuliert, dass es sich dabei um einen Mord durch eine japanische Sagengestalt handelt. Ja, Heiji und Conan ermitteln dann daraufhin natürlich gemeinsam mit Inspektor Yamamura Und da... Endlich mal wieder, ja. Ja, genau, da erwarten uns dann bestimmt wieder einige lustige Begebenheiten. Mal sehen, was er diesmal für interessante Schlussfolgerungen zieht und wer denn dann wirklich hinter dem mysteriösen Sagengestalt Kamatashi steckt oder ja, ob es vielleicht doch eine japanische Sagengestalt war, die diesmal dort ziellos umherstreift. Das werden wir alles... Ach, bestimmt, bestimmt. Ja, das wird dann alles in den Endkapiteln aufgeklärt und ich würde sagen, um euch da die Spannung nicht zu nehmen und die lustigen Momente, die euch mit Yamamura erwarten, das lest dann bitte mal schön selbst und ja, macht euch ein eigenes Bild von der ganzen Geschichte. Dann noch ein kurzer Hinweis auf das Kapitel 913, wo ja ein neuer Fall beginnt. Das Kapitel trägt den Titel Der Specht und wir treffen dort mal wieder auf die Polizisten aus Nagano, Kansuke, Komei. Und ich weiß gar nicht, ob Yui auch mit dabei war. Auf jeden Fall sind die Polizisten aus Nagano mal wieder mit dabei. Und der Kapitel beginnt recht brutal, denn wir beobachten direkt zu Beginn einen Mord. Und später im Verlauf des Kapitels wird diese Leiche dann im Fluss gefunden. Und wer da der Täter war, das ist dann natürlich die große Frage. So viel lässt sich zu dem Fall bisher noch nicht sagen. Spannend ist, dass am Ende des Kapitels eine Person auftaucht, die genau auf die Beschreibung von Rum zutrifft. Also treten die Spekulationen um Rums Identität hier wieder in den Vordergrund, wenn nicht sogar Rum diese Person sein könnte. Da muss man gespannt sein und schauen, was die nächsten Kapitel abwarten. Oder eben jetzt schon drüber spekulieren. Das könnt ihr natürlich wie gewohnt machen bei uns im Forum unter konnenforum.org. Ja, die Spekulation um Rum hat sich ja auch in den Kapiteln mit Heiji kurz gezeigt, als Conan auf die Idee kam, dass Kansuke eventuell Rum sein könnte wegen der Narbe, die er am Auge hat. Viele Möglichkeiten stehen zur Diskussion, ja. Da müssen wir dann, wie gesagt, die nächsten Kapitel abwarten. Die Thematik Rum ist ja noch recht frisch und man kann hoffen, dass es weiter so zügig vorangeht und wir weiterhin auf dem Laufenden gehalten werden von Aoyama und nicht wieder 5 Detective Boys Fälle dazwischen kommen. Aber das ist ja aktuell ganz gut gemacht von ihm, finde ich. Dann sind wir auch schon am Ende des Podcasts angekommen. Wie gesagt, der letzte News-Podcast im Jahr 2014. Demnach möchte ich mich hier an dieser Stelle gerne von euch verabschieden. Verweise noch auf das ConnenWiki, ConnenWiki.org, ConnenForum.org ist unser Forum, ConnenNews.org, unser Newsblog, wo ihr auch den ConnenCast hören könnt. Der ist auch zu finden auf iTunes, dort einfach mal ConnenCast eingeben, da findet ihr alle Ausgaben, genauso wie die aktuellen Ausgaben auch auf YouTube zu finden sind, youtube.com/ConnenNews und wir haben einen Facebook- und Twitter-Account, facebook.com/ConnenNews, twitter.com/ConnenNews, das waren die Verweise. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Jahr. Ja, ich verabschiede mich auch und sollten wir uns nicht in einem anderen Podcast dieses Jahr noch hören, dann bis zum nächsten Jahr im Februar. Frohe Weihnachten und guten Rutsch. Tschüss.